Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Edward Grieg war ein kleiner Mann, nur 1,52 Meter groß und einer der erfolgreichsten Komponisten aller Zeiten. Meister des Nordens nennt man ihn, einen der wichtigsten Musikschöpfer der Romantik. Und gerade weil er so leidenschaftlich nach einer nationalen Musiksprache gesucht hat, fand er auch international Beachtung. Seine Schwiegermutter machte aus ihrer Abneigung kein Hehl. Er ist nichts und er kann nichts. Ironie des Lebens, dass er sie schließlich bis ins hohe Alter unterstützt hat. Denn Edward Grieg brachte es zu einem der erfolgreichsten Komponisten aller Zeiten. Doch als er mit Anfang 20 seine Cousine Nina heiratete, war all das noch Zukunftsmusik. Was sollte mich daran hindern, mir jene geheimnisvolle Befriedigung zurückzurufen, als ich meine Arme zum Klavier ausstreckte? Erst ein Akkord von 3 Noten, dann ein voller mit 4. Und schließlich mit beiden Händen, oh Freude, eine Kombination von 5, den Nonenakkord. Kein späterer Erfolg hat mich derart erregt wie dieser. Ich war damals etwa 5 Jahre alt. Mit Hummer und Stockfisch hatte Familie Grieg es in Bergen zu Wohlstand gebracht. Vater Alexander fungierte überdies als britischer Konsul. Die alte Hansestadt war Norwegens Tor zur Welt. Bis heute ist es eine offene, einladende Stadt geblieben. Die schönste Art, sich ihr zu nähern, ist denn auch von See her. Von einem Gänsegeschwader eskortiert, gleitet die Fähre durch den Archipel der vorgelagerten Inseln, die die Küste vor den Stürmen des Atlantiks schützen. Das Meer glitzert im Morgenlicht wie mit 1000 Pailletten bestickt. Der Geruch von Salz und Wald, die scheue Sonne, die granitenen Höcker der Schären, der rege Schiffs- und Bootsverkehr, all das vereint sich zu einem echt skandinavischen Empfang. Rund um das Hafenbecken stehen repräsentative Patrizierhäuser. Hier ist auch seit 1770 die Familie Grieg ansässig. Sie pflegt ein gastfreies und kunstliebendes Haus. Edward kommt am 15. Juni 1843 zur Welt. Unter Anleitung der gefragtesten Klavierlehrerin der Stadt, seiner Mutter Gesine nämlich, lernt er schon bald die Kunst des Pianofortespiels. Körperlich sehr zierlich fehlt es ihm dennoch nicht an Selbstbewusstsein. Sich einzufügen ist seine Sache nicht. An der Tonks-Schule zitiert ihn eine bemerkenswerte Gedenktafel mit den Worten: Diese Schule war mir zutiefst zuwider. Mit nur 15 Jahren geht er dann ans Konservatorium im fernen Leipzig, das ihn im Geiste Mendelssohns und Schumanns prägt. Gleichzeitig entdeckt er die norwegische Volksmusik als bislang ungenutzte Ressource. Und so fährt er von Beginn an zweigleisig. In den Liedern nach deutschen Texten pflegt er einen eher internationalen Stil, während er den Vertonungen skandinavischer Autoren von Beginn an ein nordisches Kolorit gibt. O brune høyne, jeg nylig så, i dem mitt hjem og min verden nå. Diese Lieder Opus 5 nach Hans Christian Andersen schreibt Grieg dann bereits in Kopenhagen, als er sich mit Nina verlobt. Als Sängerin wird sie zu seiner wichtigsten Interpretin. Sie ist auch eine gute Klavierspielerin. Vierhändig stimmen die beiden Schumanns Frühlingssymphonie an. Es heißt, dass er ihr danach seine Liebe erklärt hätte. Auch seine eigenen Kompositionen zu 4 Händen erprobt er mit ihr. beileibe nicht nur zarte Romanzen, sondern auch Bravourstücke wie die norwegischen Tänze. Ein Beispiel für das, was er gern das Trollige nennt. Ausdruck ungebändigter Lebensenergie jenseits der Konventionen von Gut und Böse. Vor seiner Übersiedlung nach Christiania, dem heutigen Oslo, schaltet er dann eine Zeitungsannonce. Edvard Grieg nimmt nach seiner Ankunft Mitte Oktober Schüler für das Pianofortespiel an. Die Anmeldung kann bei Herrn Musikalienhändler Warmuth erfolgen. Im Jahr darauf heiratet er Nina. Gegen den Widerstand beider Elternpaare, die sich denn auch nicht bei der Hochzeit blicken lassen. In dieser Zeit schreibt er die ersten jener Miniaturen, die seinen Ruhm begründen sollten, die lyrischen Stücke. Eine lose Folge von insgesamt 66 Miniaturen, mit denen er Klaviereleven und vor allem Elevinnen in ganz Europa beglückt. Und natürlich seinen Leipziger Verleger. Oft haben sie den Charakter von Reminiszenzen, Sinnen vergangenen Glücksmomenten nach. Eine genuin romantische Regung. Die Klassik bewegte sich weitgehend im Hier und Jetzt, war noch nicht auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Die manchmal belächelte Schlichtheit der lyrischen Stücke war zugleich Stilmittel, viele sind von hypnotischer Eingängigkeit, wie auch Ausdruck seiner Überzeugung, dass Kunst ein menschliches Maß behalten sollte. In seinen Grenzen liegt auch seine Größe. Grieg war einer der wahren Humanisten der Musikgeschichte. Zwei Jahre später erhält er auf Vermittlung Franz Liszts ein Reisestipendium für Rom, wo er in Gestalt des 15 Jahre älteren Henrik Ibsen seinem Schicksal begegnet. Denn der stiftet ihn zu seinem zweiten Welterfolg an. Ich beabsichtige, Peer Gynt für die Bühne zu bearbeiten. Wollen Sie die nötige Musik dazu schreiben? Ja, Grieg will. Fern der Heimat, im heiter unbeschwerten Rom, greifen zwei Norweger nach den Sternen. Peer, du lügst. Nein, nein, ich lüg nicht. Mit diesem Helden halten Grieg und Ibsen ihren Landsleuten einen Spiegel vor. Gerade weil Peer, dieser Tu-nicht-gut und Egoist, in allem das Gegenteil der protestantischen Ethik lebt, erobert er ihre Herzen. Wie gut ein gesalzener Hering jetzt wär. Hey, Kleine, wo kommst du denn her? Peer Gynts Jagdgründe liegen rund um den Jendesee, der schmal wie ein Fjord im Herzen von Jotunheimen klafft, dem Heim der Riesen mit seinen 40 Zweitausendern. Hierher entführt Peer auch die Braut, nur um ihr am nächsten Morgen den Laufpass zu geben. Vor allem aber will er hier seinen berühmten Stunt mit dem Rentier hingelegt haben. Mutter, Mutter, hast du den Gjendingrad einmal gesehen? A, aber knapp, dass er zu Fall. Sitz ich auch schon rittlings droben. Hui, da hebt er an zu toben. Springt Pardauz auf alle Viere, dass ich Dolch und Scheit verliere. Klemmt mich ein wie mit ner Zang. Und so stürmt er, wutgeladen, just den Gendingrad entlang. Abwärts ging's, da war kein Halten. Hinter uns die dunkle Wand. Unter uns der finstere Schlund. Nieder, nieder, nieder sauste es. Nicht gar lang dann, und wir fanden irgendwo einen Fleck zu landen. Er schwamm, und ich umschlang ihn, und hier bin ich nun. Die komplette Bühnenmusik zu Peer Gynt ist selten zu hören. Die meisten Menschen kennen nur die beiden Suiten. Und so entgehen dem Publikum einige Schmankerl, wie die Szene mit den drei Sennerinnen, welche die skandinavische Version von »Auf der Alm, da gibt's kein Sünd« vorlegen. Wen ruft ihr denn da? Fehlt es an Burschen, so liebt man den Troll. Doch Peer übermannt sie alle. Auch wenn dem Dirigenten vor lauter Nervosität erst einmal der Taktstock aus der Hand fällt, die Uraufführung 1876 in Christiania gerät zum Triumph. Mehr als 100 Darsteller bevölkern die Bühne, darunter Dutzende von Trollen in braunen Affenkostümen, eine Elfenschar und allerhand Tiergestalten. Bei Günths Heimkehr mitsamt Schiffbruch wuseln Kinder unter einem riesigen blauen Laken herum, um Wellen vorzutäuschen. Großes Kino. Jahrzehnte vor dessen Erfindung. Die nächsten Jahre verbringen Edward und Nina teils in Oslo, teils in Bergen. Hinzu kommen zahlreiche Konzertreisen. Im Sommer zieht es sie an den Hardanger Fjord, der östlich von Bergen weit verzweigt ins Land hineinragt. Ihr macht euch keine Vorstellung darüber, wie schön es hier ist. Die himmelhohen Felsen, schneebedeckt bis zum Meer hinunter, diese Millionen von malerischen Stellen. Erleichtert durch Dampfschiffe und eine zunächst noch bescheidene Hotellerie, entwickelt sich zu dieser Zeit auch der Tourismus. Norwegen entdeckt sich selbst. Als heroische Gegenwelt zum bürgerlichen Alltag werden die heimischen Naturwunder zunehmend populär. Die Nationalromantik kommt auf Touren. Mehrfach quartieren die Griegs sich am Rande der Hardanger wieder ein, einer baumlosen, grandios unwirtlichen Hochebene zwischen dem Hardanger und dem Oslofjord. Über ihre Kanten stürzen zahlreiche Wasserfälle senkrecht ins Nichts. Allerdings habe ich haarsträubende harmonische Kombinationen zu Papier gebracht. Zu meiner Entschuldigung sei gesagt, dass sie nicht am Klavier entstanden sind, sondern im Gehirn. Wenn man den Vöhringfossen unter sich hat, fühlt man sich freier, unabhängiger. Man wagt mehr als unten im Tal. Zusammen mit der Landschaft begeistert sich Grieg auch zunehmend für die Volksmusik. Eine Freundin erinnert sich. Vom Fjord ging es bergauf nach Totagrö. Unterwegs nahmen wir einen Spielmann in unserem Wägelchen mit. Er spielte während der herrlichen Fahrt seine Melodien. Wie gut passten sie zur Natur. Grieg lauschte voller Entzücken, mit nickendem Kopf immer wieder den Rhythmus markierend, in seiner Hand ein Glas Portwein, das er von Zeit zu Zeit dem Spielmann anbot. »Das ist Norwegen«, sagte er. und seine Augen strahlten. Take some time to tune the fiddle. In Westnorwegen war und ist die Hardanger Fiedel das Instrument der Wahl. Ein wahres Schmuckstück. Der Korpus ist mit schwarzen Tuscheornamenten bemalt. Griffbrett und Seitenhalter sind mit Perlmutt-Einlagen geschmückt, oft auch die Kanten. Sie kommt zu Hause oder auch draußen im Dorf zum Einsatz. Auf Tanzböden und bei Familienfesten, insbesondere bei Hochzeiten. Wenn ein Könner wie Orne Onderdahl zur Geige greift, so hat das etwas Handfestes und Zupackendes. Doch gleichzeitig umgibt sie die Aura eines zauberischen Instruments. Der besondere Klang resultiert aus den mitschwingenden Resonanzsaiten. But if you talk about troll tuning, the troll and the devil's tune, then you have to tune up in a and the E string down to cis. Unter den vielen möglichen Stimmungen gibt es auch Trollstimmungen, die dem Instrument den Ruf der Teufelsgeige eingebracht haben. In der Tat mag man kaum glauben, dass hier nur ein Geiger und eine Geige am Werke sind. Später erwirbt Grieg ein Grundstück in einer abgeschirmten Bucht südlich von Bergen. Vor der Abreise traf ich Vorbereitungen zu einem neuen Opus, meinem bisher besten. Ich habe die Absicht, mein eigenes Haus zu bauen. Nun messe und zeichne ich den halben Tag. Mansarden, Keller und Zimmer, darunter auch eins, in dem du, wenn du kommst, auf weichen Kissen ruhen kannst. Brechen, wälzen, den Wasserfall stauen, Tannen auswurzeln, stoßen, hauen, das ist Leben, das kräftigt. Nina tauft das Anwesen Trollhaugen, der Trollhügel. Seit den 1920er Jahren Museum präsentiert das Haus sich heute als ein dreidimensionales Familienalbum, die Wände mit Fotos und Porträts gekachelt, das viktorianische Mobiliar allerliebst arrangiert. Im Garten lauscht eine Bronzefigur des Meisters den Möwen. Mit Schnauzbart und Sturmfrisur. Je nach Blickwinkel kommen einem dabei auch noch Mark Twain, Karl May oder Albert Schweitzer in den Sinn. Die Statue wirkt wie eine Miniatur und stellt Grieg doch in Lebensgröße vor. 1,52 Meter. Ohnehin etwas verwachsen, dazu die Schwindsucht im Leib, ringt er zeitlebens mit bewundernswerter Beharrlichkeit um Haltung. Als Interpret eigener Werke erhält er auch weiterhin Einladungen aus halb Europa. Meist reisen sie per Schiff. Doch einmal wählen sie ausgerechnet im Winter den Landweg in die norwegische Hauptstadt. Von Trollhaugen aus per Schlitten über die Berge, in entsetzlichem, aber großartigem Schneesturm, in 6 Tagen nach Christiania. Heute lässt sich die Fahrt in 6 Stunden bewältigen. Wenn es sich einrichten lässt, besuchen Sie Henrik Ibsen in dessen weitläufiger Etagenwohnung vis-à-vis des Schlossparks. Wenn er nicht im nahen Kaffeehaus seine mittägliche Ration zu sich nimmt. Ein Glas Aquavit, einen Humpen Spatenbräu und einen Stapel Zeitungen in Norwegisch, Dänisch und Deutsch. Das heutige Museum hält sein Inventar vom Globus bis zum Tortenheber und vom Schuhlöffel bis zum Nachtgeschirr in Ehren. Right now you're standing in Ibsen's hallway and this is where he spent his final 11 years. Schenkt man seiner Witwe Glauben, so geht er in der Wohnung auch nach seinem Tod 1906 noch um. Selbstverständlich im Arbeitszimmer. Armer, großer Ibsen. Was bin ich ihm nicht alles schuldig? Er war nie glücklich, denn in ihm war immer ein Eisklumpen, der nie schmolz. Unter diesem Eisklumpen aber lebte ein wahrer Menschenfreund. Schreibt Grieg und verbringt seine letzten Jahre nach wie vor aktiv, doch im Zwiegespräch mit dem nahenden Ende. Ich erinnere mich noch mit Schmerz an Griegs letzten Sommer, wo er sich derart nach einem Sonnenstrahl sehnte und mit seinen matten Schritten jedes Mal, wenn die Sonne einen Augenblick über dem Fjord lächelte, in den Garten ging. Es war aber leider stets nur für einen Augenblick. Dann saß er wieder im Schatten und fror. Beobachtet Nina. Am 4. September 1907 stirbt Edvard Grieg auf Trollhaugen. Seine Frau überlebt ihn um fast 30 Jahre. Die Kunst ist eigentlich das Übermaß an Sehnsucht, das im Leben nicht zum Ausdruck gebracht werden kann. Das war eine musikalische Reise auf den Spuren Edvard Griegs, des Meisters des Nordens, von Stefan Schomann. Es sprachen Gabriele Lippach, Felix Bastian Sprung, Jochen Fahr und Thomas Birnstiel. Technik Daniela Röder, Regie Martin Trauner, Redaktion Petra Herrmann. Sie hörten einen Beitrag von Radio Wissen.